und der vielfach geflickten, einst fein gewesenen Wäsche, die mit ein paar Dosen einer goldenen Kette samt Uhr und einer Anzahl von Büchern seinen ganzen Besitz ausmachten. Vergangene Tage fielen ihm ein, da er als vornehmer Mann mit allem Notwendigen und Überflüssigen reichlich ausgestattet, wohl auch mit einem Diener, der freilich meist ein Gauner war, im prächtigen Reisewagen durch die Lande fuhr. Und ohnmächtiger Zorn trieb ihm die Tränen in die Augen. Ein junges Weib, die Peitsche in der Hand, kutschierte ein Wägelchen an ihm vorbei, darin zwischen Säcken und allerlei Hausrat schnarchend ihr betrunkener Mann lag. Sie blickte Casanova, wie er verzerrten Gesichtes, Unverständliches durch die Zähne murmelnd, unter den abgeblühten Kastanienbäumen der Heerstraße langbeinig ausschreitend einherkam, zuerst neugierig spöttisch ins Gesicht. Doch da sie ihren Blick zornig blitzend erwidert sah, nahmen ihre Augen einen erschrockenen und endlich, wie sie sich im Weiterfahren nach ihm umwandte, einen wohlgefällig lüsternen Ausdruck an. Casanova, der wohl wusste, dass Grimm und Hass länger in den Farben der Jugend zu spielen vermögen als Sanftheit und Zärtlichkeit, erkannte sofort, dass es nur eines frechen Anrufs von seiner Seite bedurft hätte, um den Wagen Halt zu gebieten und dann mit dem jungen Weib anstellen zu können, was ihm weiter beliebte. Doch ob zwar diese Erkenntnis seine Laune für den Augenblick besserte, schien es ihm nicht der Mühe wert, um eines so geringen Abenteuers willen auch nur wenige Minuten zu verziehen. Und so ließ er das Bauernwägelchen samt seinen Insassen im Staub und Dunst der Landstraße unangefochten weiter knarren. Der Schatten der Bäume nahm der emporsteigenden Sonne nur wenig von ihrer sengenden Kraft, und Casanova sah sich genötigt, seinen Schritt allmählich zu mäßigen. Der Staub der Straße hatte sich so dicht auf sein Gewand und Schuhwerk gelegt, dass ihnen ihre Verbrauchtheit nicht mehr anzumerken war, und so konnte man Casanova nach Tracht und Haltung ohne weiteres für einen Herrn von Stande nehmen, dem es just gefallen hatte, seine Karosse einmal daheim zu lassen. Schon spannte sich der Torbogen vor ihm aus, in dessen nächster Nähe der Gasthof gelegen war, in dem er wohnte, als ihm ein ländlich schwerfälliger Wagen entgegengeholpert kam, in dem ein behäbiger, gut gekleideter, noch ziemlich junger Mann saß. Er hatte die Hände über dem Magen gekreuzt und schien eben mit blinzelnden Augen einnicken zu wollen, als sein Blick, zufällig Casanova streifend, in unerwarteter Lebhaftigkeit aufglänzte, wie zugleich seine ganze Erscheinung in eine Art von heiterem Aufruhr zu geraten schien. Er erhob sich zu rasch, sank sofort zurück, stand wieder auf, versetzte dem Kutscher einen Stoß in den Rücken, um ihn zum Anhalten zu veranlassen, drehte sich in dem weiterrollenden Wagen um Casanova nicht aus dem Gesicht zu verlieren, winkte ihm mit beiden Händen zu und rief endlich mit einer dünnen, hellen Stimme dreimal dessen Namen in die Luft. Erst an der Stimme hatte Casanova den Mann erkannt, trat auf den Wagen zu, der stehen geblieben war, ergriff lächelnd die beiden sich ihm entgegenstreckenden Hände und sagte: »Ist es möglich, Olivo, sind Sie es?« »Ja, ich bin es, Herr Casanova, Sie erkennen mich also wieder?« »Warum sollte ich nicht? Sie haben zwar seit Ihrem Hochzeitstag, an dem ich Sie zuletzt gesehen, an Umfang ein wenig zugenommen, aber auch ich mag mich in den 15 Jahren nicht unerheblich verändert haben, wenn auch nicht in gleicher Weise.« »Kaum«, rief Olivo, »so gut wie gar nicht, Herr Casanova. Übrigens sind es 16 Jahre. Vor wenigen Tagen waren es 16, und wie Sie sich wohl denken können, haben wir gerade bei dieser Gelegenheit ein hübsches Weilchen lang von Ihnen gesprochen, Amalia und ich.« »Wirklich«, sagte Casanova herzlich, »Sie erinnern sich beide noch manchmal meiner?« Olivos Augen wurden feucht. Noch immer hielt er Casanovas Hände in den seinen und drückte sie nun gerührt. »Wie viel haben wir Ihnen zu danken, Herr Casanova, und wir sollten unseres Wohltäters jemals vergessen? Und wenn wir jemals...« »Reden wir nicht davon«, unterbrach Casanova. »Wie befindet sich Frau Amalia? Wie ist es überhaupt zu verstehen, dass ich in diesen ganzen 2 Monaten, die ich nun in Mantua verbringe, freilich recht zurückgezogen, aber ich gehe doch viel spazieren nach alter Gewohnheit, wie kommt es, dass ich Ihnen, Olivo, dass ich Ihnen beiden nicht ein einziges Male begegnet bin?« »Sehr einfach, Herr Casanova. Wir wohnen ja längst nicht mehr in der Stadt, die ich übrigens niemals habe leiden können. So wenig wie Amalia sie leiden mag. Erweisen Sie mir die Ehre, Herr Casanova. Steigen Sie ein. In einer Stunde sind wir bei mir zu Hause.« Und da Casanova leicht abwehrte: »Sagen Sie nicht nein. Wie glücklich wird Amalia sein, Sie wiederzusehen. Und wie stolz, Ihnen unsere 3 Kinder zu zeigen. Ja, 3, Herr Casanova. Lauter Mädchen. 13, 10 und 8. Also noch